was ich nicht weiß. Macht mich nur heißer. Kalter Schweiß. Und für immer Zweiter. Alles deutet darauf hin. Konkurrenz bleibt konkurrenzlos. Mein letztes Hemd verbeult und farblos. Alles deutet darauf hin. Superhelden.